Meer, Palm und Strand im höchsten Maße ausgebrannt. Fühl mich matt, schlapp und platt, statt 1000 Volt nur 20 Watt. Häng nur rum, fühl mich dumm, bin's wohl auch wie ein Strauch. Nichts gesehen, nichts verstehen, nur den Lendengeist eingespeist. Mein Leben bis jetzt ne Keulerei, wie nen Bulle in der Deckerei. Immer schön, den Schein bewahren, steht sonnenbraun mit gefärbten Haaren. Immer lustig, immer froh, dauernd aktiv und nie K.O. Ein Ideal an Lebensglanz und jeder Tag ein neuer Tanz. Ich hab's jetzt leid, will jetzt meine Zeit ohne Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Es ist jetzt aus, ich will da raus, vorbei ist deine Show. Ich hasse es, Faltenberge, fette Zwerge, reiche Damen zu besamen. Sei's lukrativ, finanzbestärkt, doch attraktiv, lässt sich nichts vermerken. Es ist Tag für Tag die gleiche Leier, affektiertes Geschwätz und Rumgeseier. Geschminktes Gehabe, verschmiertes Lachen, lässt man's jeden Abend kräftig krachen. Ein Cocktail hier, ein Scheinchen da, mal fummeln dort, da geht alles klar. Die Schwelle der Scham ist schnell gekippt, da sind feine Damen ausgeflippt. Und ist so weit, das sei nicht dir, ist höchste Zeit, sich zu absentieren. Der nächste Tisch, der wartet schon, um dir zu geben deinen Lohn. Ich hab's jetzt leid, will jetzt meine Zeit ohne Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Es ist jetzt aus, ich will da raus, vorbei ist deine Show. Was mach ich nun, was soll ich tun, wo geh ich hin, was macht Sinn? Ich kann ja nix, kann nur Tricks, mit schlechten Reimen rumzuschleimen. Versicherungen anzudrehen, wär nen Weg, den könnte ich gehen. Der Job geht klar, ich krieg ihn gleich, hätt nie gedacht, es geht so leicht. Doch was kommt jetzt? Ich bin perplex. Es kommt Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Der Tür, was kann ich dafür? Da ist sie, deine Show. Gigolo.